Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das könnt ihr gerne tun. Jetzt hier live in der Nacht, in der Sendung, im Fernsehen, im Radio. Ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Wir haben eine freie, eine offene Themennacht. Ihr könnt euch also bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Erster Anruf heute Nacht ist Torben. 29 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Torben. Ich wollte vorerst mal fragen, wie war dein Urlaub? Danke, sehr schön. Toll erholt. Schöne Zeit gehabt. Und wo warst du? Ich war unter anderem in der Schweiz mal wieder Bergwandern. Ganz weit oben. Weiß noch nicht, ne? Das war sehr schön. Aha. Ja gut, also mein Thema ist, ich wurde also von meiner Ex-Freundin wurde ich also auf einer Party in betrunkenem Zustand zum Sex genötigt. Mit ihr? Ja. Auf einer Party? Ja. Also mit im Beisein von mehreren Leuten oder wie? Nee, also das war so, es war vorletztes Wochenende, da war ich also, mein Freund, die Freundin, die hat also ihren Geburtstag gefeiert im Haus ihrer Eltern. Mhm. Die Eltern waren weg, es war also so ein Riesenschuppen, so ein Bonzenschuppen, also, und da war also dann auch meine Ex-Freundin, und das war mir also gar nicht recht, da bin ich dann eher so auf Distanz gegangen, ich also verkrochen, hab da so ein paar, so Longdrinks getrunken. Ja. Wie lange, du sagst, das war deine Ex-Freundin, wie lange seid ihr denn schon getrennt? Ah, das ist schon über anderthalb Jahre. Ah ja, gut. Und da seid ihr aufeinander getroffen auf dieser Party. Und du hast dich ein bisschen distanziert und wolltest ja gar nicht so direkt über den Weg laufen. Ja, genau. Mhm. Und ja gut, ich habe dann also mich zurückgezogen, habe so ein paar Drinks getrunken. Mhm. Da habe ich also, ich trinke am Wochenende schon mal was. Also ich bin normalerweise ziemlich trinkfest. Mhm. Ich habe also am Anfang überhaupt nichts gemerkt, keine Wirkung. Und dann auf einmal hat es also total gebatscht, sage ich mal. Mhm. Und dann kam also auch die Freundin, also, die also Geburtstag hat, die kenne ich eigentlich kaum. Die hat dann also zu mir gemeint, dass ich ziemlich schlecht aussehe, ob ich mich mal frisch machen wollte oben. Ja. Na gut, das habe ich dann also, bin ich also nach oben gegangen, weil mir ging es wirklich ziemlich scheiße. Ja. Und das war also dann im Schlafzimmer von ihren Eltern, ist so verbunden mit dem Bad. Mhm. Und da bin ich also hingegangen, habe mich so ein bisschen frisch gemacht. Und dann stand auf einmal also meine Ex-Freundin in der Tür. Ah, dann hat also diese Frau, die Geburtstag hat das eingefädelt. Ja. Also die hat dich nach oben gelockt quasi. Ja, das ist mir also dann im Nachhinein auch gekommen. Also so, nun standst du da oben in dem Schlafzimmer, der Gastgeber, ein bisschen fertig, beziehungsweise im Badezimmer, und die Ex-Freundin trat dazu oder kam da auch rein. Was ist dann passiert? Du sagst, sie hat dich zum Sex genötigt. Ja, also ich war so besoffen, wirklich. Ich dachte am Anfang echt, ich sterbe. Also ich habe das noch nie erlebt. Also ich war wirklich so fertig. Mhm. Und mir wurde dann auch schwindelig. Mhm. Ich habe mich dann also da erstmal aufs Bett gesetzt und dann kam sie auch schon an und hat mich also befingert und so. Und ich habe dann versucht, sie schon so ein bisschen mit der Hand so wegzudrängen und so, habe gemeint, dass ich das nicht will und so. Ja gut, aber ich war dann wirklich so fertig, ich bin aufs Bett gefallen. Ja gut, und dann hat sie sich also über mich hergemacht. Und zu was ist es gekommen? Richtig, zu Sex? Ja. Mit allem drum und dran. Und du warst trotz deiner Alkoholangeschlagenheit noch fähig, dann Sex zu vollziehen. Das ging. Ja, also das hat mich eigentlich auch gewundert. Das ist nicht unlogisch, aber... Sag mal, hatte diese andere Freundin ihre Finger im Spiel, dass die den Alkohol vielleicht besonders, hat die da irgendwas reingetan in die Cocktails? Ja, also mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, das kann ich also... Kann man nicht sagen. Nein, eigentlich, ich trinke nochmal, ich habe auch schon Longdrinks getrunken und so weiter und habe sowas eigentlich noch nie erlebt, dass man nach drei Cocktails also so dermaßen besoffen ist. Ja, also dazu kann man nichts sagen. Nun sagst du aber, dass du zum Sex genötigt worden bist. Du könntest ja auch die Einstellung haben, ach, war doch eigentlich sogar ganz nett. Warum ist dir das so unangenehm, dass es dazu gekommen ist und dass sie dich quasi dazu gezwungen hat? Ja, zum einen, weil ich weil sie mich jetzt quasi erpresst. Sie hat also gemeint, entweder ich sag's meiner Freundin und komme zu ihr zurück. Ach so. Ja, nee, oder sie sagt zu ihr also. Ah, du hast eine neue Freundin im Moment. Ja, ja. Ach so. Das ist ja das Problem. Und außerdem auch noch ohne Kondom. Das ist also auch nochmal schlecht. Das auch noch. Also die hat dich wirklich jetzt in der Hand oder versucht dich in die Hand zu kriegen, indem sie dich ganz klar erpresst. Ja. Mit dem Ziel, du sollst zu ihr zurückkommen. Aha, ja, genau. Das ist ja heftig. Wann hat sie dir das denn gesagt? Hinterher, nachdem du wieder weniger betrunken warst, einen Tag später oder wann? Nee, sie hat mir also aufs Handy gleich am nächsten Morgen. Ich mache das Handy an, habe dann eine Nachricht auf der Mailbox. Ich dachte, es wäre vielleicht von meiner Freundin. Die war nämlich auf einer Fortbildung an dem Wochenende. Mhm. Und dann hat sie mir also gleich raufgesprochen, ja, wie schön das gestern Abend war. Also erstmal noch nicht so, jetzt noch nicht so fordernd so, erstmal wie schön das war und so. Und ich habe dann also angerufen, habe gesagt, habe also Vorwürfe gemacht, dass das ein ganz abgekadertes Spiel war und so weiter. Ja. Und dann irgendwann, wo sie gemerkt hat, dass ich also ja da keinen Bock mehr drauf habe, hat sie also klipp und klar das gesagt. Der halt nochmal fest, ihr seid über ein Jahr getrennt schon voneinander. Ja, schon weit über ein Jahr. Weit über ein Jahr. Wie war denn so dieses Jahr? Hat sie da auch immer wieder versucht, sich an dich ranzumachen oder hat sie dich in Ruhe gelassen? Nee, da hat sie mich also in Ruhe gelassen. Ich sehe sie auch nicht. Also wie erklärst du dir das denn, dass sie jetzt nach einem Jahr oder über einem Jahr so eine verrückte Aktion startet? Ja gut, also ich könnte es mir vorstellen, weil ich habe mit ihr Schluss gemacht. Weil sie mir also, die ist mir dann eigentlich gegen Ende, ist mir so auf den Wecker gegangen. War so, einvernehmend, hat mich also andauernd angerufen auf dem Handy, auch während der Arbeit. Also du meinst, das ist so eine Art Racheaktion jetzt? Ja, das ist aber dennoch komisch, dass diese Racheaktion so spät erst kommt. Aber vielleicht hat sie auf den passenden Moment gewartet, ne? Ja, klar. Also das heißt, die muss sich ja das ganze Jahr über in ihre Wut hineingedacht haben, um irgendwann zuzuschlagen, ne? Ja, ich weiß es jetzt, ne? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt ganze Jahr wieder oder ob das jetzt eher so eine spontane Aktion war. Das kann ich also schlecht beurteilen. Gab es für dich, warst du denn wirklich so besoffen? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, Tom. Selbst im Zustand großer Besoffenheit kann ich doch immer noch jemanden wegstoßen und sagen, ich habe keinen Bock. Ja gut, das hört sich wirklich blöd an. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, was da jetzt genau. Vielleicht hatte ich auch doch ein bisschen Lust. Klar, und dann durch den Alkoholeinfluss bahnt sich das dann irgendwie raus, ne? So, jetzt ist aber das Problem deine Freundin. Ja. Ne? Das ist deine Freundin. Kannst du denn jetzt diese Dame, die das mit dir gemacht hat, nicht einfach wirklich ganz cool auflaufen lassen, indem du das deiner Freundin einfach genauso erzählst, wie du es mir erzählt hast? Ja gut, aber ich glaube kaum, dass ich das abgenommen bekomme. Also es hört sich ja wirklich schon... Es hört sich ein bisschen komisch an, aber letztendlich kann man sich wiederum auch in so eine Lage hineinversetzen. Ehe ich mich erpressen lassen würde von so einer, nachdem die so eine miese Tour gefahren hat, würde ich aber versuchen, gleich klar Tisch zu machen, meine Freundin einzuweihen und zu sagen, pass auf, so und so und so ist es gelaufen, und dann zeigst du der eine kalte Schulter. Ja gut, das Problem ist halt, dass ich also in den anderthalb Jahren, wo ich meine Freundin kenne, also einmal fremdgegangen bin, also jetzt willentlich, und da hat sie also gemeint, wenn das nochmal vorkommt, dann ist es aus. Gut, aber das war ja nun nicht willentlich. Das ist ja nun, also ich glaub dir das schon so, wie du es erzählt hast. Und man kann wirklich auch so zu sein, dass man Dinge tut, die man vielleicht im wachen Zustand nicht tun würde. Und wenn sie erstmal kapiert, was für eine Gemeinheit da auch hintersteckt, müsste es doch einem Teufel zugehen, wenn sie dir das nicht verzeihen würde, wenn sie sich nicht auf deine Seite schlagen würde. Du kannst dich doch nicht von dieser Frau erpressen lassen, Bruder. Was ist denn das für eine Sache? Es geht doch nicht. Ja gut, ich weiß es auch nicht. Also. Also ich würde jetzt den ganz offenen Weg gehen und meiner Freundin, deiner Freundin ist an deiner Stelle, diese Geschichte sehr schnell genauso erzählen, wie du sie mir auch gerade erzählt hast. Mach mal, und ich wünsche alles Gute und viel Glück. Torben, was war das denn jetzt? Ich habe noch einen Fax hier, oder mehrere Faxe. Da schreibt Frank und Annette. Hallo Domian, meine Mutter und ich möchten dich und deine Sendung einfach mal loben, denn sie hat uns während der Sommerpause echt gefehlt. Wir haben unter starken Entzugserscheinungen gelitten. Das ist ja nett. Hiermit grüßen wir auch all die ganze Domian-Fangemeinde, Frank und Annette aus Reda-Wiedenburg. Und der Matthias schreibt aus, das weiß ich nicht, woher er gefaxt hat. Hi Domian, ich habe eine Frage zum Thema gestern. Wann sagt man denn, das ist Gruppensex? In Verkehrstarifen sind zwei Leute schon eine Gruppe. Also ich glaube, Matthias, in diesem Verkehrsbereich gehören dann doch schon drei Leute dazu, ehe das eine Gruppe ist. Und die Marilena aus Siegburg, schreibt der Domian, hatte auch einmal Gruppensex mit zwei Männern. Das ist voll schön für eine Frau. Man kommt, beziehungsweise Frau, kommt so voll auf seine Kosten. Ich kann es nur jeder empfehlen, es einmal auszuprobieren. Grüße, Marilena. Jetzt bin ich verbunden mit Monika. Monika ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Monika. Hallo? Ja, hallo Monika. Ja. Ich grüße dich. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Erstmal finde ich das ganz scheiße, was der da vorher erzählt hat. Das ist ja also total scheiße, ne? Ja. Glaubst du das? Also aufgrund der sehr seltsamen Reaktion am Ende bin ich doch jetzt sehr skeptisch geworden. Ja, aber der hat dich verarscht. Es gibt natürlich solche Fälle, aber ich glaube, in dem Fall war es auch ein übler Anruf. Ja, der hat dich verarscht. Also sag ich dir ganz ehrlich. Wir wollen das gar nicht so ernst nehmen und den gar nicht so hochheben. Ja. Ne? Und jetzt zu mir. Ja, zu dir. Ich bin ganz aufgeregt. Ich hatte gestern schon mal angerufen, Thema Gruppensex. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Und zwar war ich damals 28, war mit einem Mann zusammen. Mhm. Und das erste halbe Jahr war auch ganz prima, das war ganz toll. Bis er mir dann dachte, ja, boah, ich habe Schulden und so. Und mein Freund, der steht auf dich und so, können wir nicht mal einen flotten Dreier machen? Was hat denn das mit den Schulden zu tun? Ja, der wollte das Geld für sich zahlen. Ach so. Dass er mit mir dann schläft. Der Freund. Mhm. Sein Freund. Sein Freund. Mhm. Und er wusste ganz genau, dass ich das nie machen würde, wenn... Ja, und dann habe ich es aber doch gemacht. Mhm. Dann hast du mit dem Freund oder mit den beiden Männern geschlafen? Mit beiden Männern habe ich geschlafen. Mit beiden. Und der Freund hat angeblich oder wirklich dann dafür Geld bezahlt? Der hat dafür Geld bezahlt, das wusste ich aber gar nicht. Ja. Und dann ging das weiter und dann, ja, es hat ja so gut geklappt und... Moment, lass mich kurz fragen. Du sagst, du wusstest das nicht, aber er hat doch am Anfang damit angefangen bei dir, er hat große Schulden und... Ja, aber ich hatte gedacht, das ist jetzt irgendwie so, dass die Schulden dann weg sind, wenn... aber der hat ja gar keine Schulden, das war ja das Schlimme. Er hat ja gar keine Schulden. Und warum, also es ging da nicht mehr ums Geld, und warum hast du dich darauf eingelassen überhaupt? Ja, irgendwo fand ich das in dem Moment auch irgendwie... Aha, also es ging da nicht mehr ums Geld. Er hat nicht gesagt, komm, mach es mal, ich krieg dafür 100, 500 Mark oder so etwas, sondern er hat gesagt, komm, mach es mal. Mach es mal und dann habe ich es gemacht. So, da war ich 28, ich bin jetzt 34. Mhm. Ja, und dann ging das weiter. Und dann, ja, mein Geschäftskollege, der möchte mit dir schlafen. Ach so, dann wieder ein anderer. Ja, wieder ein anderer. Und ich krieg da Geld für und das kommt ja uns auch zugute und... Da hat er das aber dann gesagt mit dem Geld? Dann hat er es gesagt, ja. Und weißt du, um wie viel Geld es da ging? Nein. Hast du nicht gefragt? Doch, ich habe schon gefragt, aber er sagt, es ging mich nichts an. Na toll, aber du sollst es machen, es geht dich nichts an. Ja. Hast du es denn gemacht mit dem Geschäftskollegen? Habe ich gemacht. Und er war wieder dabei, dein Freund? Nein. Ach, diesmal alleine? Bin ich nur alleine, ja. Und dann ging es nochmal weiter und dann habe ich nachher rausgekriegt, dass er wohl mehr oder weniger ein Zuhälter ist. Wie viel Mal hast du das denn gemacht? Wie viel Mal bist du mit fremden Männern in die Kiste gegangen? Also ich war 28 und 29 und 30 und ich bin bestimmt, also einmal oder zweimal im Monat mit einem anderen Mann ins Bett gegangen. Ein oder zweimal im Monat, also über zweieinhalb Jahre. Ja. Und immer nur, um deinem Freund einen Gefallen zu tun? Ja, ich dachte, ich helfe uns ja auch damit. Er wollte uns ja auch ein Haus kaufen und ich war total blöde. Und er hat dir nie gesagt, wie viel Geld er dafür einsteckt? Nee, er sagte immer nur so, damit geht's uns gut. Und er hat mir ja auch ein schönes Leben geschenkt, so irgendwie. Und dann kam zum Höhepunkt. Er hatte irgendwo, ich weiß nicht, wo es war, hatte er irgendwie, ich weiß nicht, ob du das kennst, Gangbang, ob du das schon mal gehört hast. Das habe ich ja auch schon gehört, ja. Das ist so, wenn mehrere Männer sich an einer Frau belustigen, ne? Genau. Aber die Frau eben auch Spaß dran haben hat, so soll es sein, im richtigen Fall. Im richtigen Fall, ja, aber ich wusste da nichts von. Und er hat mir die Augen verbunden und dann, ich kann da gar nicht drüber reden. Sind wir dann, hat er mir die Augen verbunden und er hat ein Apartment irgendwo angemietet und ich... Ach, immer wenn es spannend wird, sind hier die Leitungen. Jetzt holen wir aber gleich die Monika nochmal neu. Das ist ja dumm. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit der Petra. Und Petra ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Petra. Jetzt bist du ein bisschen eher dran als geplant. Aha. Aber umso besser für dich. Genau. Petra, was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, mein Papa ist ein Tod. Der ist gestorben. Am 12.04. Am 12.04. In diesem Jahr. Ja. Ja. Wie alt war dein Vater? 63. Hat er eine schwere Krankheit gehabt? Oder der war herzkrank. Der hätte zwei Herzklammern gebraucht. Bei der einen Operation ging's gut. Und dann war er mal daheim und dann musste er wieder ins Krankenhaus und dabei ist er dann gestorben. Hat er nicht so ganz lange gelitten? Ging das relativ schnell? Also, ich habe ihn ja nicht mehr gesehen. Mein Bruder, der war öfters bei ihm im Krankenhaus und da hat der Arzt zu meinem Bruder gesagt, wenn er die Operation nicht macht, kann er meinem Papa nicht mehr helfen. Und warum warst du nicht im Krankenhaus bei deinem Vater? Weil ich musste arbeiten und mein Bruder hat ein Auto. Der hat da immer hin und her fahren können. Hast du weit weg gewohnt von dem Krankenhaus? Ja. Wie weit denn? Mindestens eine Stunde. Und wie lange hat dein Vater im Krankenhaus gelegen? Über 3 Monate. Wie, und hast du keine Zeit gehabt, dahin zu fahren? Nee, ich habe auch Schicht gearbeitet. Ja, aber man hat doch mal frei, oder ist doch mal Sonntag, oder? Wundert mich jetzt ein bisschen, wenn der Vater 3 Monate im Krankenhaus liegt und man wohnt nur eine Stunde entfernt. Nee, aber ich habe ihn öfters angerufen. Jeden Tag praktisch. Finde ich trotzdem komisch. Also ich finde, dass man, wenn man eine Stunde entfernt wohnt, kann man... Ich sagte meinem Bruder, der ist auch allein da hochgefahren, anstatt er mich mal mitgenommen hätte. Ja, aber hast du ihn denn auch... Ich habe das gar nicht gewusst, dass er im Krankenhaus ist. Das ist ja der Hammer. Aber du hast doch gerade gesagt, du hast ihn öfters angerufen. Ja, aber danach, wo ich es erfahren habe, auch nur über 1000 Ecken. Und warum wurde darum so ein Geheimnis bei euch in der Familie gemacht? Also meine Mama, die ist ja dort in der Nähe bei ihm immer gewesen. Und da hat sie gesagt, beim Papa wäre alles dunkel. Und das kam mir komisch vor. Wie, bei Papa wäre alles dunkel? Die leben getrennt? Ja, meine Eltern sind geschieden, waren geschieden. Und da hat meine Mutter zu mir gesagt, Petra, beim Papa ist alles dunkel. Ob er wieder in Berlin ist bei meinem Onkel. Und da habe ich gesagt, nein, der fährt doch nicht nach Berlin, wenn es ihm nicht so gut geht. Und dann habe ich eine Nachbarin gefragt und die hat dann gesagt, ja, der Papa ist im Krankenhaus. Aber in welchem, hat sie nicht gewusst. Und da war er schon eine ganze Weile im Krankenhaus? Genau. Und dann hast du deinen Bruder angerufen? Nee, dann habe ich die Krankenhäuser angerufen und dann habe ich ihn gefunden. Ach, also hast du kein gutes Verhältnis zu deinem Bruder offensichtlich. Genau. Sonst hätte der dich ja auch informiert als Schwester. Hier, der Papa ist krank und so weiter. Genau. Und dann hast du ihn dann am Telefon gehabt und hast ihn öfters angerufen. Genau. Und wie lange hat er da noch gelebt, nachdem du das rausbekommen hattest, dass er im Krankenhaus liegt? Also 2 Monate. Doch noch 2 Monate. Ja. Und da hatte ich nicht mal so es gereizt, dich in den Zug zu setzen und da mal hinzufahren? Ja, ich habe auch da erst angefangen zu arbeiten und da war ich ja noch in der Probezeit, da konnte ich ja nicht so einfach weggehen. Mhm. Ja gut, aber es gibt ja auch, man kann doch auch abends fahren oder sonntags. Also ich wohne in so einem kleinen Ort, da fährt der letzte Zug um 8. Na gut, also das hast du nicht gemacht, warum auch immer letztendlich. Der Vater ist dann gestorben. Ja. Hattest du denn ein enges Verhältnis zu deinem Vater? Ja, ich war auch die Jüngste. Mhm. Und die letzten Telefonate, die du mit ihm geführt hast, wie waren die für dich und wie waren die überhaupt? Der hat auch ganz anders gesprochen wie sonst, also ganz ruhig. Mhm. Da hat man schon gemerkt, dass es nicht so gut geht ihm. Wie hast du es denn dann erfahren, dass er verstorben ist? Wer hat dich informiert? Da hat komischerweise mein Bruder mich angerufen. Mhm. Und auf der Beerdigung warst du auch? Ja, auf der Beerdigung war ich auch. Mhm. Wie hast du jetzt denn, es sind einige Monate vergangen, wie hast du den, verkraftet, kann man nicht sagen, nach so kurzer Zeit. Wie hast du das jetzt aufgenommen und wie empfindest du das im Moment? Ja, er fehlt mir und ich vermisse ihn. Mhm. Jetzt ist keiner mehr da, mit dem man reden kann. Wie oft hattet ihr denn vorher so Kontakt? Also vorher bin ich jedes Wochenende zu ihm. Jedes Wochenende? Ja. Wie, das ging dann? Da konntest du hinfahren mit der Bahn und mit dem Bus? Nee, da war er ja noch daheim. Mhm. Da bin ich mit dem Fahrrad zu ihm gefahren. Achso, das ist näher dran, wo er wohnt. Genau. Als er dann im Krankenhaus lag, das war weiter weg. Genau, so war weiter weg, das. Deswegen. Mhm. Hast du denn mal deinen Bruder zur Rechenschaft gezogen, warum er dir das nicht gesagt hat früher und warum er dich nicht mal mitgenommen hat ins Krankenhaus? Nee, das habe ich nicht gemacht. Mhm. Weil mein Bruder, der war ja dann auch beschäftigt, der hat die ganze Beerdigung organisiert. Mhm. Dann hat er die Wohnung gelöst. Dennoch würde ich so etwas mal fragen, ne? Was das soll. Denkst du jetzt viel an deinen Papa? Ja. Mhm. Weinst du viel über ihn, wenn du an ihn denkst? Ja, schon. Mhm. Und kannst dich so auch mit niemandem darüber richtig austauschen? Von am Geburtstag, er hat ja am 31. Mai, Monat später, hatte er ja Geburtstag, das war total komisch. Mhm. Konntest du mir nicht mehr gratulieren, nix. Und deine Mutter, hat die noch eine Verbindung so zu ihm gehabt? Oder nee. Gar nicht mehr? Nee. War die auf der Beerdigung? Ja, auf der Beerdigung war sie schon. Mhm. Gibt es noch mehr Kinder als den, also es gibt dich und den Bruder und gibt es noch jemanden? Ja, meine Schwester und mein anderer Bruder. Und wussten die auch nicht Bescheid? Also meine Schwester, die hat es von mir erfahren, dass der Papa im Krankenhaus liegt. Mhm. Und der andere? Und der andere, das weiß ich nicht. Mhm. Also die Familie ist ja zerrissen, mag ich schon. Genau. Da läuft nicht viel an Verbindung kreuz und quer. Genau. Und da ist der Vater quasi dann alleine gestorben. Oder also war da, mein Bruder und meine Schwester, mein anderer Bruder, der war nicht. Wie, du warst doch da? Ja, bei der Beerdigung. Nein, nein, ich meine jetzt, er ist alleine gestorben dann. Ach so, im Krankenhaus? Mhm, nee, da war mein Bruder. Da war der Bruder dabei. Ja, deswegen hat der Arzt gesagt, der hatte auch schon Eiter im Herzen und dass er so ein Herz noch nie gesehen hätte. Mhm. Petra. Das ist dir natürlich sehr nahe gegangen und das ist ja immer noch sehr nahe. Das ist auch ganz selbstverständlich, vor allen Dingen, wenn man so zerrüttete Familienverhältnisse hat. Ich würde vorschlagen und würde dich bitten, dass du jetzt noch ein paar Worte mit meinem Psychologen, mit dem Peter, redest. Mhm. Ja, dann machen wir das so, du legst auf und wir, das heißt der Peter, ruft dich gleich an, ja? Mhm. Alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.24 Uhr und 13 Sekunden und jetzt ist die Monika wieder da von gerade, wo die Leitung weggebrochen ist. Hallo Monika. Ja, hallo. Nun wollen wir hoffen, dass wir jetzt beieinander bleiben. Ja, mein Telefon ist abgestürzt. Dein Telefon ist abgestürzt. Ja. Also, ich fasse mal kurz die Geschichte zusammen für die Leute vielleicht, die gerade nicht dabei waren. Das war, du bist jetzt 34 Jahre, als du 28 warst, hast du einen Mann kennengelernt, mit dem warst du dann zusammen. Und du bist quasi immer für diesen Mann ins Bett gegangen mit anderen Männern. Ja. Ne, immer wieder angeblich, damit weil er wenig Geld hat und damit Geld für euch zusammenkommt. Das hast du über 2,5 Jahre gemacht, 2-3 Mal im Monat, ne? Habe ich, glaube ich, richtig in Erinnerung. Ja. ungefähr. Und dann passiert etwas ganz Schlimmes, nämlich er hat dich zu einer Massensexveranstaltung, sagen wir es mal ruhig auf Deutsch, gezwungen. Er hat dir die Augen verbunden. Mhm. Du warst in einem Zimmer irgendwo. Ja. Und was ist dann passiert? Und da ist gerade die Leitung abgebrochen. Ja, da hat er mich reingeführt. Warst du nackt? Warst du nackt? Nein, ich hatte schöne Sachen an. Ich hatte einen schönen Rock an, ein Kostüm an. Mhm. Und es fällt dir schwer, darüber zu reden. Ganz schwer, ganz schwer. Hast du schon mal mit jemandem darüber geredet? Ja, mit meinem Mann, mit dem ich jetzt verheiratet bin. Ja. Und mit dem Micky gestern, mit dem ich geredet habe von eurer Redaktion da. Klar, im Vorgespräch, ja. Ja. Also du hast es ja schöne Sachen an und bist dann von deinem damaligen Freund dort reingeführt worden und die Augen waren verbunden. Mhm. Und er sagte, ich habe eine Überraschung für dich. Bin ich da reingeführt worden? Ich kann eigentlich gar nichts noch reden. Mhm. Hast du denn gemerkt, dass da in dem Raum schon Menschen waren? Irgendwie schon so. Irgendwie gespürt und so. Ja, und dann wurde ich auf so eine Art Tisch gesetzt. Mhm. Und dann wurden meine Augen freigemacht und dann waren da so 10, ich weiß es nicht, ob es 8 oder 10 oder 12 Männer waren, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Mhm. Und wenigstens haben die mich alle angefasst. Waren diese Männer schon entkleidet? Die waren, so wie ich es weiß, jetzt waren die entkleidet, ja. Die waren alle nackt? Und du saßt auf dem Tisch noch angezogen, aber die Augen... Ja, ich hatte schon Reizwäsche an. Also ich hatte einen Rock an und Strapse und so. Und die haben die mir ausgezogen. Mhm. Und dann haben die mich genommen und wie sie das wollten. Mhm. Also ob mit Kondom oder ohne, das durften die selber entscheiden. Mhm. Und ich hatte gar kein Mitspracherecht. Mhm. Und dein Freund, in Anführungszeichen, stand daneben und hat das Ganze sich angeguckt? Oder hat der hat sich das nicht angeguckt. Er stand draußen und hat gesagt, mach's jetzt. Macht's jetzt. Dann hat er dich alleine gelassen mit diesen 8 bis 10 nackten Männern? Und das war ungefähr um 14 Uhr und das ging bis 7:30 abends. Bis 7:30 abends? Mhm. Also den ganzen Nachmittag? Ja. Haben diese Männer dich, so kann man das ja sagen, nach Strich und Faden vergewaltigt? Ne? Ja, das haben die, ja. Die haben mit mir gemacht, was sie wollten. Die haben alles, was man sich nur so vorstellen kann, im sexuellen Bereich mit dir gleichzeitig gemacht. Genau. Die haben dich ausgezogen, die haben sich an dir vergangen, wie man sich das nur denken kann. Ja. Hast du währenddessen geschrien oder? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nachher nur gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann kam mein Freund rein und sagte, komm, stell dich nicht so an, das ist für unsere Zukunft. Hast du nicht zwischendurch mal gedacht, ich spring jetzt aus dem Zimmer raus und lauf weg? Das ging gar nicht, weil die haben mich ja so genommen, wie sie das wollten. Also du warst ganz in der Gewalt dieser Männer? Ja. Wo war denn dieser Raum überhaupt? Das war ein Apartment, ich weiß es bis heute nicht, wo das war. Ich habe mich dann danach auch von meinem Freund getrennt. Das hat er dafür organisiert? Mhm. Weißt du, Petra, ich habe gerade schon so gedacht, als du das erzählt hast, dass du das 2 Jahre mitgemacht hast. Was ist denn da bloß in dir vorgegangen, dass du das gemacht hast? Warum hast du das gemacht? Weil ich den Mann so geliebt habe, also ist blöd. Ich weiß das selber, heute weiß ich selber. Also man kann sagen, dass du dem vollends verfallen warst und dem völlig hörig warst. Ja. Hm. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte der sonst was mit mir gemacht. Ich musste das machen. Aber man muss sich das ja mal vorstellen, 2,5 Jahre schickt der dich auf den Strich quasi, ne? Und du machst es wieder, so sehr wieder deinen Willen und da kommt keine Opposition auf, da kommt nichts, dass du immer denkst, ich mache es für ihn und für unsere Liebe. Mhm. Kann man denn überhaupt einen Mann, einen Menschen lieben, der so etwas mit einem macht? Nein. Aber du hast ihn damals geliebt. Ja. Also was ganz Widersprüchliches eigentlich, ne? Das ist total widersprüchlich, aber wenn man sowas durchgemacht hat, ich bin auch total fertig. Ich habe da eigentlich das erste Mal so drüber geredet und ich weiß gar nicht, Petra, Erzähl doch mal weiter. Nun ist dann diese schlimme Geschichte passiert mit den vielen Männern, die sich da an dir vergangen haben, so viele Stunden. War das der Auslöser, dass du gesagt hast, ich gehe? Nein, er sagte, das machen wir jetzt jede Woche einmal. Ach. Und dann sind wir von den Armen weg. Und dann gehen wir irgendwie nach Amerika oder Kanada oder sonst wo. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ihr seid zusammen nach Kanada gegangen? Nein, er sagte, wenn ich das einmal die Woche mache, dann können wir bald nach Amerika oder Kanada gehen. Auswandern. Mhm. Mhm. Und wie hast du das aufgenommen? Ich habe dann auch einmal gesagt, okay, ich mache das nochmal, weil er kriegte, also da hat er mir das einmal gesagt, er kriegte pro Mann 1000 Mark. Also ja, hat er 10.000 Mark an dem Nachmittag verdient? Mhm. Du hast es dann nochmal gemacht? Ich wollte das erst, aber dann habe ich es nicht mehr gemacht. Und bist dann von ihm weg? Und dann bin ich weg. Aber was hat dann den Auslöser? Was war der Auslöser, dass du nach diese all den... Diese Schmerzen, die ich danach hatte. Mhm. Aber hattest du denn nicht auch tierische Angst, wenn du dann weggehst, dass dir irgendwas passiert? Du warst doch in so einer Angstspirale schon so sehr drin. Mhm. Ja, die habe ich auch heute noch. Er bedroht mich ja heute noch. Wo bist du denn damals hingegangen? Wo hast du dich versteckt oder wo bist du hingeflohen? Ja, das. Aber ich bin ja jetzt unter anderem Namen bei dir. Aber ich bin dann zu meinen Eltern. Mhm. Und da hat er dich nicht gefunden, nicht gesucht? Doch, hat er schon, aber meine Mutter hat gesagt, die ist nicht hier, ich weiß nicht, wo die ist. Also er hat richtig Anstrengungen unternommen, dich zu verfolgen? Ja, weil Typen, die waren so heiß da drauf auf dieses Gangbang, das war also, ich weiß nicht, hier in Deutschland ist das wahrscheinlich, glaube ich, erst seit 3-4 Jahren. Und das war ja ganz am Anfang. Mhm. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du quasi heute immer noch auf der Flucht vor diesem Mann bist? Ja, ich habe immer noch Angst. Du bist irgendwo untergetaucht und hast eine neue Existenz aufgebaut? Ja, genau. Genau so ist das. Und immer wenn es klingelt oder auf der Straße, zuckst du zusammen, wenn irgendjemand... Ich gehe gar nicht mehr großartig raus. Also mein Mann, den ich jetzt habe, der wirft mir das ja auch vor. Ich habe dem alles erzählt. Mhm. Und der sagt auch manchmal, wenn ich denn mal keine Lust habe oder so, komm, du bist so eine Nutte und so. Und der macht mir das Leben auch so schwer. Wie dein jetziger Mann sagt zum Beispiel zu dir, du bist eine Nutte? Ja, wenn er Lust hat und ich will nicht oder so, dann darf er die Nutte, du willst das doch auch. Und weil ich ihm das damals alles erzählt habe und... Aber eigentlich muss man doch, wenn man sowas hört, voller Mitleid sein und Entsetzen. Und man darf doch dann nicht einer Frau das antun, indem man sie der Nutte beschimpft. Ja, aber es ist so. Bist du noch berufstätig? Nein. Du, von was lebst du? Von deinem jetzigen Freund, Mann? Nein, ich bin jetzt Mutter. Mein Sohn, der ist jetzt 8 Monate alt und ich sehe zu, dass ich irgendwie rumkomme, ne? Mhm. Hast du denn irgendwann mal überlegt, gab es solche Gedankenspiele zumindest, dass du diesen Mann, der dir das angetan hat, anzeigst? Ja, das habe ich schon. Aber der hat gesagt, wenn ich ihn anzeige, dann bringt er mich um. Mhm. Ah, das sind so Drohungen immer, ne? Mhm. Die auch einschüchtern sollen. Wie soll das denn jetzt weitergehen, Petra? Du bist ja so aus dem Häuschen und so fertig noch und voller Angst. Mhm. Ich habe wirklich wahnsinnige Angst. Mhm. Ich habe solche Angst, das kann sich gar kein Mensch vorstellen. Ja, was mich sehr bestürzt, ist, dass du eigentlich ja jetzt auch nicht in so einer ganz glücklichen Situation lebst mit deinem Partner, wenn der dir sowas sagt. Das ist genau so ein Schwein, ist das. Das ist genau so einer. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber er ist der Vater deines Kindes, mit dem du jetzt zusammen bist. Ja. Mhm. Und was da vorgefallen ist, diese Schmerzen, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das glaube ich. Ich glaube auch, dass du große seelische Schäden davon getragen hast. Und Wunden, die jetzt immer noch... Habe ich auch. Die nicht vernarbt sind. Weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir einfach, dass ich ganz alleine mit meinem Kind bin und keinen mehr Rechenschaft schuldig bin und keinen mehr sagen muss, hier und da ist das Geld. Und das ist das, was ich mir wünsche. und wenn ich von Sozialhilfe lebe. Mhm. Ich bin immer so ein Luxusweib gewesen, ne? Mhm. Die alles hatte und so, aber ich will das gar nicht mehr. Mhm. Ich will das nicht mehr. Was hat dich denn dazu bewogen, eigentlich jetzt hier bei uns, bei mir anzurufen und diese für dich so schlimme und schwere Geschichte zu erzählen? Das kann ich dir ganz genau erzählen. Ich habe gestern angerufen und zwar war dieses Thema Gruppensex und da kam das alles in mir hoch. Mhm. Und da habe ich mit einem, Niki oder Mikey oder wie der heißt, habe ich mit denen gesprochen und der hat zu mir gesagt, du musst das öffentlich machen, damit andere Frauen daraus lernen. Mhm. So ungefähr hat er mir das gesagt. Mhm. Und er hat immer gesagt, das war ganz niedlich, er hat immer gesagt, ich schreibe dir erstmal die Null auf und ich sag nein, ich sag dir meine Telefonnummer nicht. Mhm. Und dann habe ich heute den ganzen Tag überlegt und danach habe ich gedacht, ruf doch an, ich ruf da an. So Peter, jetzt mache ich meinen Vorschlag. Da ist, glaube ich, so viel im Argen noch und du bist so verletzt und so traurig. Mhm. Und es gibt auch noch diese juristische Überlegung, was man da vielleicht machen könnte. Ich möchte, dass du jetzt in aller Ruhe mit meinem Psychologen darüber redest. Mhm. In aller Ruhe. Ihr habt alle Zeit der Welt jetzt. Das ist der Peter heute Nacht. Mhm. Vielleicht kannst du mit ihm auch doch nochmal im Detail erörtern, ob es doch nicht richtig ist, diesen Mann anzuzeigen. Denn ich finde ja immer, dass man solche Leute unbedingt anzeigen muss. Aber man darf die Opfer... Ja, aber wieso? Wie kann ich ihn anzeigen? Ich habe es ja freiwillig gemacht. Ich bin nicht unter 18. Da kann ich ihn ja gar nicht anzeigen. Mhm. Das geht ja gar nicht. Es geht ja, ich habe es ja für ihn gemacht. Dennoch, er hat ja wahrscheinlich auch Druck auf dich ausgeübt, er hat dich unter Druck gesetzt, wie auch immer. Ich möchte, dass du das mal mit meinem Psychologen in Ruhe gleich besprichst. Dass auf jeden Fall gewährleistet ist, dass du in irgendeiner Form jetzt eine psychologische Betreuung bekommst demnächst, damit dir so ein bisschen jemand hilft, dieses zu verarbeiten und darüber hinwegzukommen. Ja? Ja. Liebe Peter, leg mal auf und wir rufen dich, das heißt, Peter ruft dich gleich an. Mhm. Ich wünsche von Herzen alles Gute. Ganz, ganz, ganz, von ganzem Herzen. Du bist ein lieber Mensch. Vielen Dank, Petra. Ja. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1:37 und 17 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Und 8 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Heute Nacht sind wir frei und offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und noch ein Satz zu dem ersten Anrufer vorhin. Wenn so etwas passiert, mich könnt ihr damit nicht ärgern. Ich bin da ziemlich hart gesotten. Aber wisst ihr, was das Gemeine daran ist? Ihr schadet den Menschen, die mit sehr ernsten Problemen sich hier bei uns melden und mit ähnlichen Problemen sich hier melden. Denen nehmt ihr die Zeit weg. Und denen raubt ihr vielleicht auch die Glaubwürdigkeit. Mir ist es völlig wurscht. Mir macht es nichts aus, wenn man mich mal verarscht. Das schmeiße ich so hinter mich. Aber das Gemeine ist, ihr behandelt Menschen, die in Not sind, ganz schlecht und ganz mies dadurch. Ich habe hier noch ein Fax bekommen, was mich ein bisschen gewundert hat, von Martin. Und der schreibt, hallo Domian, schön, dass du wieder da bist. Zum Thema Selbstmord, ich weiß nicht, wie er darauf kommt, aber er schreibt es nun mal so, zum Thema Selbstmord, da sagst du immer, dass dies kein Weg sei und dass es feige wäre, so aus dem Leben zu treten. Bist du bei Hannelore Kohl auch der Meinung? Also lieber Martin, dann hast du mich aber gänzlich falsch verstanden. So habe ich das noch niemals gesagt. Ich sage immer, dass es Situationen bei Menschen gibt und in Lebensläufen gibt, die ich sehr respektiere. und ich es auch respektiere, wenn Menschen vielleicht nach langen Überlegungen sagen, ich möchte nicht mehr leben und ich möchte meinem Leben ein Ende setzen. Und ich bin der Letzte, der darüber urteilt und sich aufschwingt und gar die Moralkeule dann dem entgegensetzt. Es gibt natürlich auch Lebenslagen, wo man sagt, das ist feige, jetzt das und das zu machen oder sich eben das Leben zu nehmen. Aber generell habe ich das niemals gesagt und im Fall Hannelore Kohl werde ich mich überhaupt nicht dazu äußern. Ich habe hohen Respekt vor dieser Frau immer gehabt und ich habe auch Respekt vor dieser Entscheidung, die sie getroffen hat. Und sie wird es nicht leichtfertig getroffen haben und es war sicher auch Resultat einer langen, langen, langen Überlegung. Insofern bin ich dir sehr dankbar, falls der Eindruck entstanden sollte. Aber ich wundere mich auch, dass der Eindruck entstanden ist, weil ich das so wirklich noch nie gesagt habe. Maria, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Maria. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, meine beste Freundin hat sich in meinen Mann verliebt. Oh je. Ja. Oh je, je. Deine beste Freundin, mit der du wahrscheinlich Jahrzehnte... Ja, seit ich 14 bin. Seitdem du 14 bist. Also alles erlebt, alles mitgemacht, ganze Jugend. Ja, ich bin schon, also bevor ich 14 wurde, aber so richtig mit 14 hat es angefangen. Wie lange bist du mit deinem Mann zusammen und wie lange kennt ihr euch? Also verheiratet sind wir 11 Jahre, zusammen waren wir 2 Jahre, also so 13 Jahre schon. So, wie lange ist sie jetzt schon in ihn verliebt? Seit 2 Jahren. Und seit wann weißt du das? Seit gestern. Seit gestern? Ja. Gestern Nachmittag war sie bei mir. Sie kam wirklich, ich hatte schon etwas Längeres was gemerkt an ihr, dass sie so still war und so. Und dann habe ich sie, gestern fing sie an zu weinen, hat sie mir erzählt, erstmal, dass sie verliebt wäre. Dann habe ich einfach gesagt, schön, weil sie... war fast 10 Jahre verheiratet. Sie wurde mit 16 schwanger. Ja, so wie das bei den Spaniern ist, da musste sie heiraten. Und wir haben ja einfach davor immer gewarnt, mit dem Kerl sozusagen zusammen zu sein. Na gut, sie ist schwanger, weil sie von zu Hause weg wollte. Der hat sie danach immer geschlagen, sie hat das Baby verloren. Gut, das ist eine Vorgeschichte, die ist aber keine Entschuldigung. Ja, ne? Ja, und wir waren, also ihr Mann und mein Mann waren auch sehr gute Freunde. Ja, und vor 2 Jahren ist sie endlich von ihm weggekommen. Und dann hat sie sich in deinen Mann verliebt? Ja, und... Was heißt denn das verliebt? Haben die beiden seit 2 Jahren Verhältnis? Nein, mein Mann weiß nichts davon. Ach, der weiß nichts davon. Na, Gott sei Dank. Ja, das habe ich mir auch. Gott sei Dank, ich dachte schon, dass sie seit 2 Jahren in Verhältnissen nein, haben. Nein, mein Mann weiß nichts. Das wäre ja noch viel schlimmer für dich. Ja. Das ist... Ach, auch wo sie damals so verheiratet war, hat sie mir gesagt, mein Gott, ich wünschte mir so sehr einen Mann wie deiner. Weil wir immer zusammen waren, mein Mann und ich. Auch wo wir damals noch keine Kinder hatten. Wir waren immer zusammen, Wochenende, immer. Also in diesen 2 Jahren hat sie ihm nichts davon gesagt? Nein. Hast du ihm denn jetzt heute schon was davon erzählt? Noch gar nichts? Nein. Wie hast du denn dann auf deine Freundin reagiert, als sie das dir weinend erzählt hat? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich erst mal gedacht, oh Gott, sie hat sich verliebt, schön und gut. Da habe ich mich gefreut, aber habe ich gesagt, wer ist das denn? Dann sagt sie mir, er ist verheiratet. Er ist ein Familienvater. Ich, oh Gott, nein, ne? Aber du hast gar keine Idee, dass es eventuell deine sein könnte. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, weißt du, was du da machst? Weil ich selber eine Familie, ich habe einen 2,5-jährigen Sohn und eine 7-monatige Tochter. Und dann sagt sie, ja, ich weiß es. Und das Schlimme ist dabei, es ist dein Mann. Das war wie ein Schlag ins Gesicht wahrscheinlich. Ich hätte sie in dem Moment, weiß ich nicht, ich habe so eine Lust gehabt, sie zusammenzuschlagen. Aber ich konnte nicht. Dann ist sie aufgestanden und ist gegangen. Ach, ihr habt dann gar nicht weiter geredet darüber? Nein. Ich habe sie auch gar nicht mehr angerufen und sie hat sich auch nicht gemeldet. Heute auch nicht irgendwie sich getroffen? Also nichts, es gab gar nichts danach in Gesprächen. Wie ist dir denn jetzt zumute? Ich habe Angst, Angst, Angst. Vor was? Dass sie ihn verführen könnte. Glaubst du, dass sie deinem Mann gefällt? Nein. Also er würde gar nicht auf sie stehen, meinst du? Ja, er beachtet sie wie eine Freundin von mir. Eine Freundin, die wir jahrelang kennen. Aber warum hast du dann dennoch Angst, dass sie ihn verführen könnte? Ich weiß es nicht. Weil ich kann die Anrufe von meinem Mann nicht kontrollieren. Der ist den ganzen Tag unterwegs, er arbeitet. Den ganzen Tag von morgens bis abends. Er hat ein Handy. Was hat dich denn jetzt davon abgehalten, es deinem Mann zu erzählen? Eigentlich wäre das doch eine ganz normale Reaktion, dass du... Ja, und das ist es ja bei uns. Wir sprechen über alles. Ihr sprecht sonst über alles? Über alles. Mhm. Also sie fühlen bis jetzt im Moment wie jede Ehe. Mal Streit, mal dies, mal das. Aber wir konnten einfach, wir konnten das nie, wie ich bei anderen Leuten, ein, zwei Tage, die reden nicht miteinander oder so. Das konnten wir nie. Wir haben immer daher darüber gesprochen. Deine Freundin hat bisher aber gar keine Anstalten unternommen, sich an deinen Mann ranzumachen. Und wie unter Kollegen mal zusammen gelacht, mal zusammen getanzt. Mhm. Weißt du, irgendwie hat es ja auch was tragisch Sympathisches, dass sie in ihrer Not zu dir gegangen ist und es dir gesagt hat. Zu dir als der besten Freundin. Ja. Eigentlich ist das ja ein ganz toller Vertrauensbeweis auch. Mhm. Sie hätte dich ja auch hintergehen können und sie hätte erstmal schweigen können. Ja. Und irgendjemand anderen erzählen. Sie hätte auch schon aktiv sein können und irgendwas unternehmen vielleicht, um an deinen Mann ranzukommen. Ja. Das hat sie alles nicht gemacht, sie hat alles runtergeschluckt und hat es dir jetzt erzählt. Ja, und die hat auch versprochen, nichts mit meinem Mann zu sagen. Sie sagt, die wird so weiterleben. Aber meine Gefühle sind durcheinander, ich weiß es ja. Mhm. Und ich weiß nicht, und wir haben lange gebraucht, bis ich schwanger wurde. Und dann kam unser Kind. Mhm. Der ist ja heute 2,5. Mhm. Und vor 7 Monaten habe ich ein Mädchen bekommen. Weißt du, Maria, wenn ich du wäre, ne, dann, also ich finde schon, dass das würde ich meinem Partner, meiner Liebe, würde ich das erzählen. Ja. Und vielleicht geht sie ja auch davon aus, dass du es ihm erzählst. Vielleicht will sie damit ja auch noch mehr klar Schiff machen. Aber ich habe Angst, was wenn mein Mann reagiert. Wie könnte er denn reagieren? Du sagst, er steht nicht auf sie. Also die Gefahr, dass er zu ihr rüberschwenkt, die ist gleich null, meinst du? Mhm. Was, wie könnte er denn reagieren? Ich bin 100%ig sicher. Wie könnte er denn reagieren? Ich weiß es ja nicht. Wütend? Er mag sie genauso so sehr wie ich. Mhm. Weil wir uns schon so lange kennen. Mhm. Und so gute Freunde sind. Und wie oft, wir haben sie lange bei uns aufgenommen, wo sie damals von einem Mann geschlagen wurde oder so. Mhm. Und er hat oft mit dem Mann gesprochen, dass er sowas nicht machen darf. Das wäre keine Lösung. Dennoch muss ich fragen, du sagst, du hast Angst vor der Reaktion deines Mannes. Wenn man Angst vor etwas hat, hat man auch so eine grobe Vorstellung, was es sein könnte. Die Angst, dass das, ich weiß nicht, ich habe Angst, dass er uns verlässt. Dass er euch verlässt? Ja. Dich und dein Kind? Ja. Warum sollte er dich verlassen, wenn sie sich in ihn verliebt? Ich weiß es nicht. Sie könnte ihn etwas erzählen oder ihn anmachen, irgendwie. Das ist es ja. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Wie stellst du dir denn jetzt das weitere Vorgehen deiner Freundin gegenüber vor? Wann rufst du sie an? Wirst du sie anrufen? Ich will sie gar nicht anrufen. Andererseits will ich sie nicht anrufen. Ich weiß nicht. Und das Schlimme ist, wie gesagt, mein Mann arbeitet den ganzen Tag, der hat ein Handy. Sie weiß genau die Handynummer. Und dann denke ich mir, vielleicht verweist, wenn er nach Hause kommt. Ja, aber ich bin so erstaunt darüber, dass du so eine Angst hast, dass sie ihn eventuell anmachen könnte. Wenn du so klar sagst, er steht nicht auf sie. Ja. Das ist ja, aber trotzdem habe ich Angst. Angst, dass ich meine große Liebe verliere. Ja, aber da sage ich nochmal, dass mir das überhaupt nicht verständlich ist, warum er dich verlassen sollte, da deine beste Freundin sich in ihn verliebt hat. Das gibt auch keinen Sinn. Ich weiß. Aber die Angst ist da, ich weiß nicht warum. Ich finde, diesen Anspruch habe ich von einer Liebe, von einer Ehe, von einer großen Verbindung, dass man in so einer Situation sich das austauscht und sich das erzählt. Ja, vielleicht sollte ich das. Das ist Schritt Nummer 1. Und Schritt Nummer 2 ist, dass du mit deiner Freundin noch mal reden musst, wie das jetzt weitergehen soll. Ob es ihr vielleicht wohler ist, erstmal ganz den Kontakt zu euch runterzufahren. Mhm. Vielleicht hält sie es sonst gar nicht aus und dann müsst ihr halt erstmal auf Distanz gehen. Das wäre vielleicht sogar das Klügste in der nächsten Zeit. Mhm. Immerhin, ich sage noch mal, immerhin hat sie dir das erzählt. Ja, weil sie immer mit uns zusammen war. Bei der Geburt meiner Kinder war sie als erstes da und die hat sich so gefreut für uns und ich meine, die Gefahr ist natürlich, aber das ist jetzt immer so, dass du deine gute Freundin vielleicht verlierst oder erstmal verlierst. Mhm. Weil sie wird es nicht aushalten können, so nah an eurer Familie zu sein. Ja, weil sie dieses familiäre Leben nie hatte. Mhm. Hat sie denn eigentlich eine Aussage darüber gemacht, wie Ist sie sehr, sehr stark in deinen Mann verliebt? Die hat mir nur erzählt, dass sie verliebt wäre in ihn. Und sie hat mir so früher schon so oft gesagt, oh Gott, ich wünschte mir einen Mann wie deiner. Und vielleicht ist es, ich denke mir mal, die ist nur verliebt, weil wir eben so glücklich sind oder so. Weil sie sieht, was für einen Mann ich habe. Also, ich würde an der Stelle mit deinem Mann darüber reden. Ich würde ihm das erzählen. Und ich würde auch versuchen, die Kraft aufzubringen, mit der Freundin wieder in Kontakt zu treten. Ihr das auch sagen, dass du es deinem Mann erzählt hast. Und einfach gemeinsam darüber nachdenken, wie es jetzt am klügsten ist, wie man miteinander umgeht. So, wenn du jetzt nur ganz still da sitzt, wie so ein ängstliches Wesen, wirst du dir nicht Gutes tun und du wirst immer mehr Angst haben. Ja. Das ist ja ganz irrational, alles mit dem Handy, dass sie ihn vielleicht anrufen könnte oder sowas. Das ist es ja alles nicht. Mhm. Ja, aber man macht sich immer diese Gedanken. Absolut, ja. Und versuch mal darüber, lass es mal so ein bisschen sacken, unser Gespräch. Vielleicht ist das der richtige Weg und vielleicht solltest du das dann in den nächsten Tagen machen. Ja. Ja? Mhm. Liebe Maria, alles Gute. Okay. Mein Gott. Alles Danke. Gute. Tschüss. Wiederhören. Jetzt bin ich verbunden mit Sarah. Sarah ist... Hallo? Ja, Sarah ist wie alt? 21, stimmt's? Ja, ja, stimmt. Hallo. Hallo. Ja, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Sag mal eine Überschrift. Kann nicht, aber ich habe ein ziemlich schreckliches Erlebnis mit meinem Ex-Freund. Mhm. Also kurz vielleicht zum Hintergrund. Also ich war vor einem Jahr mit einem Typen zusammen. War damals auch ganz glücklich, ist aber dann irgendwie nicht gut auseinandergegangen. Also er hat mich halt einfach verlassen. Mhm. Danach hatten wir noch ein paar Mal einfach nur, also waren wir halt nur zusammen im Bett, aber es war auch okay von beiden Seiten aus, also ohne großartige Gefühle. Und ja, dann komme ich jetzt zum Eigentlichen, das war halt vor 4 Wochen oder so ungefähr, habe ich ihn halt zufällig wieder in der Diskothek getroffen und war auch ziemlich betrunken und keine Ahnung, er wahrscheinlich auch. Und irgendwie kam es auf jeden Fall so, dass wir halt zu mir gefahren sind danach, irgendwie in der Früh. Und wieder im Bett gelandet sind, was auch noch okay war. Mhm. Und er ist dann eingeschlafen und ja, ich dann auch irgendwann. Und dann irgendwann morgens hat er mich ziemlich grob wachgerüttelt, also mit Gewalt. Also was ist mit Gewalt? Er hat mich halt gepackt und nur geschüttelt, damit ich wach werde. Mhm. Ich wusste erst mal gar nicht, was los ist. Und keine Ahnung, bald völlig verwirrt irgendwie und er wollte halt dann sofort mit mir schlafen. Ich meinte, er soll mich jetzt erstmal in Ruhe lassen, ich will jetzt erstmal wach werden und was das soll, dass er mich irgendwie so behandelt. Mhm. Und das war mir alles völlig egal, was ich gesagt habe, also dass ich jetzt erstmal irgendwie wach werden will. Und er hat mich halt dann, also er hat mit mir geschlafen, hat mich aber echt, also er hat mich an den Armen festgehalten, ich hatte danach überall blaue Flecken. Mhm. Und ich habe ihm auch ständig gesagt, dass er mir weh tut und ja, was ich eigentlich nicht will. Und aber ich habe mich halt ansonsten nicht großartig gewehrt. Also ich habe es ihm halt nur gesagt. Und wie endete das Ganze dann? Ja, er ist dann irgendwann gegangen, als er dann für sich genug hatte. Hast du seitdem was von ihm gehört? Nee. Nee. Dann bin ich auch ganz froh drüber. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe auch Angst, ihn wiederzusehen. Mhm. Aber ich nehme ihn irgendwie trotzdem in Schutz oder so. Ist nicht so, dass ich jetzt sage, dass ich ihn total verurteile deswegen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Es ist einfach, dann streng dich mal an. Das ist, ich habe ihn mal verdammt gern gemocht und vielleicht mag ich ihn irgendwie immer noch. Also ich meine, ich kann ihm das nicht verzeihen, weil also ich habe die Wochen jetzt die ganze Zeit eigentlich... Ich kriege gar nichts mehr wirklich mit, ich gehe nicht mehr raus, ich mache gar nichts mehr. Das ist ja eine sehr gewalttätige und ja, eine brutale Seite, die er da gezeigt hat. Ja, die habe ich halt auch nicht gekannt. Die hast du gar nicht gekannt? Nein. Das kam wie aus heiterem Himmel auf dich zu. Ja. Mhm. Und ja, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll und ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe. Also ich mache wirklich gar nichts mehr, ich kriege dieses Erlebnis nicht aus meinem Kopf. Sarah, ich weiß was, ich werde glaube ich in 10 Jahren noch nicht... Wenn ich nochmal 11.000 Gespräche höre oder gemacht habe, die ich hier schon getan habe. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich schon Geschichten von Frauen gehört habe, die Schlimmes erlebt haben mit Männern. Viel Schlimmeres noch als das, was du gerade erzählt hast. Ne? Und die sagen mir dann immer so, die Monika vorhin ja auch, weil ich weiß, die auch gehört, die Ja, da komme ich mir dann schon wieder lächerlich vor. Nee, das ist halt eine andere Geschichte. Es ist eine harmlosere, aber es ist, war für dich nur auch schlimm. Aber ich wollte einfach nur so den Vergleich ziehen, dass die Frauen sagen, da ist was Schlimmes vorgefallen, etwas ganz Schlimmes oder auch etwas weniger Schlimmes, aber schon für mich Verletzendes. Aber ich liebe den trotzdem und ich kann dem nicht richtig böse sein. Also ich verstehe. Ja gut, aber ich kann auch nicht richtig wütend auf den sein, sagst du ja, ne? Ja, ich suche halt die Schuld irgendwie bei mir, weil ich bin ja schuld. Also ich habe ihm erlaubt, dass er mit in meine Wohnung kommt. Ja, aber du hast ihm noch nicht erlaubt, dass er dich quasi fast halb vergewaltigt morgens. Ja, sicher nicht. Was ist das denn für ein... Schlimme ist halt auch, weil er wusste, also ich wurde als Kind von meinem Vater sexuell missbraucht und das wusste er halt auch. Das weiß er sogar, also umso schlimmer ist das, was er gemacht hat. Der Einzige, der das wusste, das war der erste Freund, der mich das wirklich von Anfang an gesagt hat. So, und... Erkennst du denn, wie abstrus dein Gedankengang ist, dass du selbst daran schuld bist? Also ich erkenne das schon, aber trotzdem, also vom Kopf her ist mir das schon klar, aber... Ja, aber da muss man ja eben, auch wenn man emotional in irgendeiner Weise immer wieder dagegen steuert, muss man ja mit dem Kopf in diese Richtung gehen und mit der Ratio. Weil es ist eben richtig und es ist wahr und das andere ist völlig bescheuert, so zu empfinden. Es ist vollkommen bescheuert, so zu empfinden, Sarah. Ja. Und alle, du hast das Recht dieser Welt zu sagen, das ist ein Arschloch, was der mit mir gemacht hat. Und ich habe auch Wut auf den jetzt. Der hat ja dein Vertrauen letztendlich missbraucht. Du hast den ja mit nach Hause genommen, zu dir ins Bett. Ja. Er hatte da in der Nacht Sex, das war okay, da wolltest du ja auch mitmachen. Und am anderen Morgen hat er dich dazu gezwungen, mit Gewalt. Ja, vielleicht hat er das ja gar nicht so wahrgenommen. Ja, wenn du hast mir doch gesagt, du hättest ihm gesagt, hör auf, sicher, oder es tut mir weh. Und ja, das sind halt so meine Gedanken, dass ich halt dann denke, das hat der alles nicht so gemeint oder so. Ich bin ratlos. Ich bin ratlos, wie Frauen oder Mädchen so reden können. Ja. Vor allen Dingen, wenn er auch noch weiß, was du mir gerade erzählt hast, dass du auch schon sexuelle schlimme Dinge erfahren hast in deiner Kindheit, da muss man ja noch behutsamer mit einem Menschen, mit einer Frau umgehen, die so etwas hat einstecken müssen. Ich würde mir wünschen, wenn du jetzt richtig zu so einem Gefühlsausbruch kämst und den richtig beschimpfen würdest. Ja, wäre schön, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich bin zu gar kein Gefühl mehr fähig in letzter Zeit, aber... Bist du denn wenigstens so entschlossen, dass du mit dem keinen Kontakt mehr haben möchtest? Ja. Ja, ist ja immerhin schon mal was. Ja, aber er wohnt halt auch nicht sehr weit weg von mir, also es ist die Gefahr, dass ich ihm ständig über den Weg laufen würde, wenn ich rausgehe und deswegen gehe ich halt gar nicht mehr raus. Du aber gehst deshalb nicht raus? Ja, zum Teil zumindest. Was heißt nicht rausgehen? Du gehst nicht aus? Ja, also ich meine, weggehen tue ich sowieso nicht mehr, weil ich Angst habe, ihn zu sehen. Und ich will auch keine Leute sehen. Ich ertrage das alles nicht mehr. Also ich. Ja, guck doch mal, was das für eine Dimension annimmt. Du gehst nicht mehr raus. Du gehst nicht mehr weg, nur weil du Angst hast. Ja, ich weiß, mein ganzes Leben ist eigentlich irgendwie durcheinander. Ich wollte studieren, das habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil ich das nicht packe. Also weil ich echt total am Ende bin, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich machen soll und... Also generell geht es dir nicht sehr gut im Moment und dann kam jetzt diese Geschichte auch noch dazu. Ja, also seitdem geht es mir wirklich schlecht. Siehst du, und das darf eben nicht passieren, dass du quasi wegläufst. Eigentlich müsste er weglaufen, weil er sich schämt. Nee, das tut er wahrscheinlich gar nicht. Nee, das tut er wahrscheinlich nicht. Was du jetzt schaffen musst, ist, dass du dem auch gegenüberstehen kannst und den eigentlich nur noch ignorierst. Ja. Vielleicht gar nicht mehr grüßt. Ja, also ich meine, ich bin ja froh, dass ich ihn nicht gesehen habe und ich würde auch jetzt nicht antworten, wenn er mir jetzt irgendwie eine Mail schickt oder so, da würde ich jetzt nicht drauf reagieren. Aber es darf nicht sein, dass der so eingreift, bewusst oder wahrscheinlich völlig unbewusst in dein Leben. Ja. Du hast ein Recht darauf, richtig sauer zu sein. Ja, ich kann es nicht. Aber wenn du hast ja auch gar eine Andeutung gemacht, dass da so viel anderes noch im Argen ist im Moment in deinem Leben. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass dich diese Tat von diesem Mann, dieser Vorfall so mitgenommen hat. Ja, also ziemlich viel ist halt einfach wieder hochgekommen, früher dadurch. Genau. Deshalb möchte ich auch gerne, dass du mit meinem Psychologen nochmal redest gleich. Das können wir hier eh nicht leisten und die Sendung ist auch gleich zu Ende. Okay. Ja? Liebe Sarah, leg mal auf und der Peter, mein Psychologe, ruft dich gleich an. Und vielen Dank. Alles Gute. Danke. Tschüss. Das war's für heute, meine Lieben. In der Technik war Michael Jansen und morgen haben wir wieder eine Themennacht. Morgen heißt unser Thema, ich bin schuld an einem Unglück. Wer von euch ist schuld an einem Unglück? Was für ein Unglück auch immer. Telefonnummer wie immer 0800 5678 111. Ab 0 Uhr sind unsere Telefone hier belegt. Nicht belegt, sondern sitzen Leute am Telefon und die nehmen eure Anrufe an. Und um Punkt 1 sind wir da im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen Thema Ich bin schuld an einem Unglück. Ich wünsche eine gute Nacht und sage Ciao, bis morgen.